Unser diesmonatiges regionales Thema dreht sich um den Freien Kindergarten Karlsruhe, der durch den Bau der Hagsfelder Südumfahrung bedroht ist. Dazu haben wir uns im Vorfeld eine Person des Vorstandes, Eva Maria Merkel, eingeladen und ein Interview geführt. Aber bevor wir dazu kommen, eine kurze Einleitung, worum es eigentlich geht. Die Südumfahrung sollte Teil der sogenannten Nordtangente sein. Deren Planungen gehen bis in die 20er Jahre zurück. Die Nordumfahrung von Karlsruhe sollte zur Verkehrsentlastung in der Stadt und zur Entlastung der Südtangente gebaut werden. Vor allem ein geplanter Durchstich durch den Hartwald sorgte für viel Protest in der Bevölkerung und das bisherige Ende der geplanten Nordtangente. Bisher wurden zwei Teilabschnitte realisiert. Einer davon befindet sich zwischen Elfmorgenbruch und Krötzinger Straße. Dort wurde mit der Fertigstellung des Autobahnkreuzes Karlsruhe Nord im Jahr 2007 unter anderem die Anbindung der dortigen Gewerbegebiets vollzogen. Der dazugehörige Bebauungsplan bestand seit 1994 und sah eine Verbindung zur Theodor-Heuss-Allee vor. Hier kommen wir zum heutigen Thema, die Südumfahrung Hagsfeld. Die Hagsfelder Bevölkerung sieht sich durch den Bau der Anschlussstelle Nord mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen konfrontiert. Eine Südumfahrung zwischen der Anschlussstelle Nord und der Heidenneustraße, in der sich unter anderem der Freie Kindergarten befindet, soll hier Abhilfe schaffen. Durch einen Beschluss des Gemeinderats vom 8.4.2014 sollte eine Anbindung gebaut werden, die mit einer Unterführung unter der Heidenneustraße und einer Schlaufe zur Rückführung enden sollte. Schon damals war neben der Wagenburg, einem Pfadfindergelände, AnwohnerInnen auch der Freie Kindergarten bedroht. Diese Planungen mussten aufgrund des überalterten Bebauungsplans von 1994 wieder aufgegeben werden. Seitdem findet eine Neuplanung der Südumfahrung statt. Diese wird vermutlich einen anderen Verlauf nehmen. Vor allem die Anbindung des Technologieparks spielt dabei eine große Rolle. Bei einem Scooping-Termin am 4.2.2019 konnten Verbände und BewohnerInnen noch einmal ihre Bedenken zu Protokoll bringen. Auch VertreterInnen des Freien Kindergartens waren vor Ort. Die Frage, ob weitere Gebäude und Einrichtungen in der Heidenneustraße dem Straßenbau zum Opfer fallen werden, hieß es lediglich, dass dies nicht ausgeschlossen ist. Seitdem fürchtet der Freie Kindergarten Karlsruhe erneut um seine Existenz. Und jetzt kommen wir zum Interview. Ja, ich sitze jetzt mit der Eva Maria Merkel vom Freien Kindergarten Karlsruhe in der Heidenneustraße hier. Hallo, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo, ja, danke, dass ich da sein darf. Und zwar gibt es ja, oder ist der, wie ich schon erzählt habe, ist ja der Freie Kindergarten Karlsruhe bedroht. Aber kannst du erstmal ein paar Worte zu dem Freien Kindergarten erzählen? Was ist der Freie Kindergarten? Ja, sehr gerne. Also der Freie Kindergarten ist Karlsruhes älteste Elterninitiative seit 1972. Das heißt, den Kindergarten gibt es jetzt schon seit 47 Jahren. Und das Besondere an der Elterninitiative ist einfach, dass die Eltern sich in einem Verein zusammentun und die Arbeiten vom Kindergarten alles selbst übernehmen und auch gerne alles bestimmen dürfen, was dann im Kindergarten für die Kinder umgesetzt wird. Das heißt aber auch, dass sich die Eltern beteiligen an der Kindergartenarbeit. Zum Beispiel wird teilweise gekocht für die Kinder, es wird Gartenarbeit gemacht, es wird Wäsche gewaschen, die Elternabende werden selbst gestaltet und es werden natürlich auch Arbeitseinsätze gemacht, wo dann Sachen repariert werden, es wird auch zusammen gegärtnert. Also von A bis Z kümmern sich die Eltern um alles in diesem Kindergarten. Also würdest du sagen, es ist auf jeden Fall erhaltenswert? Es ist auf jeden Fall erhaltenswert. Es ist auch einfach das Besondere an dem Kindergarten, ist nicht nur dieses Haus, sondern vor allem auch das Außengelände. Das macht den Kindergarten eigentlich aus. Es ist ein großes Außengelände, wo die Bäume wachsen, die Sträucher wachsen, wo es viele Kletterangebote gibt. In manchen Kindergärten werden ja gar keine Bäume aufgestellt, damit die Kinder nicht draufklettern. Bei uns werden extra Kletterbäume ausgewiesen, wobei die Kinder eigentlich auch auf alle Bäume klettern, die sie so sehen. Und es gibt den Kindern die Möglichkeit, viel im Grünen zu sein, gerade für die Kinder, die normalerweise viel Zeit in der Stadtwohnung oder auf der Straße verbringen oder in im Spielplatz um die Ecke, der einfach strukturiert angelegt ist mit Sand und da vielleicht eine Rutsche und da eine Wippe. Aber bei uns ist es so, dass die Kinder einfach draußen rumrennen und frei spielen können. Die klettern auf Bäume, die bauen Baumhäuser, die buddeln in der Erde, die pflanzen. Die kommen auf die lustigsten Ideen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und das ist einfach das Besondere von diesem Kindergarten. Was genau weißt du denn darüber? Also was gibt es da für Informationen? Wie ist dir da die Planung gerade zur Südumfahrung und da der damit verbundenen Bedrohung für den Kindergarten? Also wie ist denn da gerade die Lage? Ja, also nachdem vor einigen Jahren die Nordtangente zum Glück nicht umgesetzt wurde, haben wir dieses Jahr im Februar durch einen Scoping-Termin erfahren, dass die Anbindung der Anschlussstelle Karlsruhe Nord und auch die Zufahrt zum Technologiepark wieder aufgenommen wurde. Da gab es einen Vorstellungstermin und einen Planentwurf, den wir gesehen haben. Und auf diesem Planentwurf führt eine Straße ganz dicht an unserem Kindergarten vorbei, nämlich zwischen der Heide-Neustraße und den hinteren Straßen, die Richtung Norden führen vom Technologiepark. Und wir waren bei diesem Scoping-Termin dort und haben auch klargemacht, dass dort dieser Kindergarten ist und dass wir nicht wollen, dass durch unseren Zaun eine Straße gebaut wird. Mehr Informationen zur Planung haben wir zurzeit nicht. Es wurde uns zugesichert, dass wir in der Planung mit einbezogen werden, haben am Tiefbauamt noch mal ein paar Monate später nachgefragt, wie aktuell die Planungsstände sind. Und es ist so, dass dort aktuell geplant wird. Man konnte uns aber nicht zusichern, dass unser Kindergarten eben nicht durch eine Straße bedroht sein könnte. Du hast ja schon angesprochen, also die Nordtangente, also die Südumfahrung von Hagsfeld sozusagen, wurde ja schon mal zum Glück nicht gebaut. Gibt es da einen Unterschied in der allgemeinen Situation oder in der Bedrohungslage für euch? Was hat sich da verändert? Weil damals wurde es ja überhaupt nicht gebaut. Ja, also wäre die Nordtangente damals gebaut worden, wäre der Kindergarten jetzt schon platt. Damals wäre durch die Auffahrten auf diese Nordtangente bedroht gewesen. Das wären so zwei Ohren, so Auffahrtsrondelle gewesen. Da wäre der Kindergarten in der Mitte gewesen und da hätte man ihn damals schon abreißen müssen. Aktuell ist wohl nur eine einspurige Ortsstraße geplant. Da die Heide-Neustraße aber auch trotzdem stark befahren ist, müsste man dort eine Ampelanlage bauen. Der Kindergarten ist relativ dicht an dieser Kreuzung gelegen. Also das heißt, man müsste schon, wir müssen auf uns aufmerksam machen, damit wir hier keine Gefahr laufen, in einer Ampelanlage zu enden. Genau, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Ihr seid ja daran interessiert zu bleiben. Was tut ihr dafür? Was habt ihr schon getan? Wie macht ihr euch aufmerksam? Ich glaube, es gab auch eine Demo. Ja, die hat gerade letzten Dienstag stattgefunden. Also es hat so angefangen, dass wir nach dem Scoping-Termin eine Arbeitsgruppe gegründet haben. Und dann haben wir überlegt, was können wir eigentlich machen? Denn das Grundstück des Freien Kindergartens gehört dem Land Baden-Württemberg und ist uns quasi für wenig Geld überlassen worden zur Miete und zur Nutzung. Und wir haben keine Möglichkeit zu klagen. Unsere einzige Chance ist, dass wir die Öffentlichkeit nutzen, sagen, wir sind da, wir sind schützenswert. Und dazu haben wir eine Petition ins Leben gerufen. Wir haben einen offenen Brief geschrieben an den Oberbürgermeister Frank Mentrup. Wir haben diesen Brief auch an die einzelnen Fraktionen weitergeleitet. Wir haben eine Kinderdemo ins Leben gerufen und die war eigentlich auch sehr erfolgreich, weil zum einen war es eigentlich ein schönes Event, mit den Kindern vom Rathaus zu demonstrieren, mit Megafon und mit selbstgebastelnden Transparenten und Plakaten. Wir haben den Baubürgermeister Herrn Flurer gesprochen. Wir haben den Bürgermeister Herrn Käuflein gesprochen und auch der Bürgermeister Flurer hat uns zugesichert, dass er hinter uns steht und sollte eine Straße gebaut werden, kann er sich für uns einsetzen. Vielleicht wird die Straße dann etwas länger und um den Kindergarten herumführen. So die ersten Informationen. Ja, das hat uns etwas beruhigt, aber wir sind trotzdem immer noch auf Hab-Acht-Stellung, was denn da kommen mag und was denn genau geplant wird gegen Ende des Jahres, wenn sich der neue Gemeinderat dann formiert hat, wird es dann eine Vorstellung der Planung geben, ein Entscheid der Bürger. Und unsere Hoffnung ist einfach, dass jetzt auch vor allem durch die neue Zusammensetzung und der starken Grünen-Fraktion im Gemeinderat, dass wir da gute Chancen haben, in der Planung mit berücksichtigt zu werden. Also geht es ja alles noch ein bisschen weiter. Deswegen so als abschließende Frage, wie kann man euch unterstützen oder sich auch weiter informieren, wie es weitergeht? Ja, also unterschreibt unsere Petition. Die ist auf www.freier-kiga.de verlinkt. Wir haben schon über 1000 Unterschriften, was für uns ein großer Erfolg ist in Anbetracht unserer eigentlich doch kleinen Einrichtung. Wenn ihr uns unterstützen möchtet oder euch einfach mal Informationen holen wollt, kommt einfach vorbei, schaut unser Gelände an, sprecht mit uns und vor allem drückt uns weiterhin die Daumen. Okay, dann danke ich dir fürs Gespräch und wünsche euch viel Erfolg. Vielen Dank.